Franz Liszt, geboren 1811, gestorben 1886. Die Juden, die immer gewinnen und profitieren wollen, haben sich nirgends mit dem, was der Ackerbau bietet, begnügt. Die Vorteile, die er gewährt, sind ihnen zu langsam, zu mühsam, zu mäßig. 2-3%, das ist nur gut für Kinder, für Arme. Das Volk Gottes muss 200, ja 400% erhalten, um alle Unannehmlichkeiten parieren, einem kritischen Moment Front bieten zu können. Und noch hinreichend Metall zu besitzen zum Düpieren ihrer Beraubten. Die Hebräer, welche ihre Vorfahren nicht nach Jahrhunderten, aber nach Jahrtausenden zurück nachweisen, haben sich nicht herabgelassen, Franzosen, Deutsche, Italiener zu werden. Sie sind Söhne Israels geblieben, die Tatsache ist zu einem Problem geworden. Der Jude fuhr fort, das Geld zu monopolisieren. Er hat es erreicht, einem Lande in der Stunde der Gefahr die Kehle zuzuschnüren und öffnen zu können, je nachdem er die Schnur seiner Börse auf- und zuzieht. Die früher von ihm getriebene Kleinindustrie und die kleinen Handelsgeschäfte verschmäht er jetzt, da er sie mit der Großindustrie der Banken, dem Großhandel der Finanz ersetzt hat, wo er mit schwindelerregender Schnelligkeit der König-Autokrat, der absolute Herrscher geworden ist. Der Jude hat sich mit allen modernen Freiheiten vollgesogen, um alle christlichen Wahrheiten anzugreifen. Er hat sich der ganzen Tätigkeit der Presse bemächtigt und alle Fundamente der Gesellschaft besser erschüttern zu können. Wie er den Gott auf Golgatha hasst, so hasst er alles, worin die Macht, der Adel, die Schönheit der ihm anbetenden Religionsgesellschaft besteht. Unter dem Vorwande, Christen in allen geheimen Gesellschaften zu begegnen, gehört er von Anfang an zu allen Rotten, die daran arbeiten, die bestehende Ordnung zu untergraben, gleich viel unter welchem Regime, unter welchem Vorwande, wenn sie nur dazu helfen, das Bestehende umzustürzen, vor allem den Thron und dann den Altar oder besser noch zuerst das Religions-, dann das Staatsgesetz. Es gefällt ihm, alles, was an der christlichen Zivilisation gut und schön ist, von dem Strudel des Unbeständigen, von dem Abgrund der Revolution verschlungen zu sehen. Sie, die Juden, haben dabei nichts zu verlieren, sollte ihnen auch einige Millionen geraubt, einige Paläste verbrannt werden. Sie würden angesichts der Flamme lachen, die Rue Lafitte zerstören, Paris zerstören würden. Wer könnte ihnen Tora und Talmud rauben? Sind sie nicht daran gewöhnt, von allem entblößt zu sein, um alles wieder zurückzuerobern, Reichtümer und Macht? Auch sind sie hinter allen sozialen Erschütterungen, wie sie im Hintergrunde aller moralischen Epidemien sind. Es wird ein Moment kommen, in dem alle christlichen Nationen, mit denen der Jude zusammenlebt, anerkennen, dass die Frage, ob er zu belassen oder auszuweisen sei, für sie eine solche wird, die man als eine auf Tod und Leben bezeichnet. Die Frage, ob Gesundheit oder fortgesetzte Krankheit, ob sozialer Frieden oder immerwährendes Siechtum und beständiges Fieber. Franz Liszt, Gesammelte Schriften, Band 6, Seite 61 bis 65. Wolfgang Menzel, geboren 1798, gestorben 1873. Wenn die Wiederherstellung eines ausschließlichen Judenreiches auch möglich wäre, so würden die Vermöge des Fluches nun einmal in der Welt zerstreut Lebenden, von dem so bequemen und üppig unter ihnen ausgestreckten Christenleibe, an dem sie sich als Blutegel dick und rund saugen, schwerlich wieder auf den dürren Felsen ihrer Heimat zurückkehren wollen. Literaturblatt 1875, Seite 316, vergleiche auch Homunculus von Hamerling, 8. Gesang. Weil die Juden prinzipiell antichristlich sind, wurden sie damals die Helden des Tages. Seit Lessings Nathan war man überaus tolerant gegen diese Rasse geworden. Die kosmopolitische und freimaurerische Schwärmerei hatte ihre Emanzipation vorbereitet. Während der langen Kriegs- und Notzeit Deutschlands hatten sich zahlreiche Judenhäuser durch Anleihen an die Fürsten, Lieferungen und Spekulationen auf Kosten ihrer christlichen Mitbürger bereichert, und es gab keine größere Stadt und keinen kleineren Hof mehr, wo nicht baronisierte und mit Ordenskreuzen geschmückte Juden saßen. Das jüdische Haus Rothschild zu Frankfurt am Main war das reichste in ganz Europa geworden und regierte die Finanzen aller Staaten, indem ihm alle schuldig wurden und es die Kurse aller Staatspapiere lenkte. Nach dem großen Kriege und insbesondere nach der großen Hungersnot der Jahre 1816 und 1817 machte sich das Volksgefühl, das die Judenpracht unter so viel christlichem Elend verletzte, auf humoristische Weise Luft durch den Ruf Hep Hep. Das war der Ruf bei den Judenverfolgungen im Mittelalter gewesen. Es war ein Mahnruf an die Juden, sie sollten es nicht zu arg treiben. Allein durch die Gunst der Gebildeten und durch liberale Gesetzgebung geschützt, trieben es die Juden ärger als je und breiteten sich wie ein Krebsschaden insbesondere auf dem Lande aus. Überall nisteten sich Juden ein, die jedes Unglück, jede Schwäche, jeden Leichtsinn des christlichen Bauers ausbeuteten und ihn zu ihren Schuldner zu machen und dann um Hab und Gut zu bringen. Wie der jüdische Bankier in der Hauptstadt den Staat Geld lieh, aber einen niedrigeren Wert bezahlte als die vereinbarte Summe betrug und nachher mit Vorteil die Staatspapiere wieder verkaufte, abermals wohlfeil einkaufte, wenn er sie hatte sinken machen, und wieder teurer verkaufte, wenn er sie steigen ließ. Ganz ebenso bezahlte der Landjude dem Bauern weniger, als dieser ihm schuldig blieb, presste ihm dann Vieh und Acker zu Spottpreisen ab und verkaufte sie wieder teuer. Zudem begann die reiche und übermütige Jugend Israels, sich auf die Literatur zu werfen und mit ihren Geldmitteln Journale zu kaufen oder zu gründen, unter denen sie unter dem Aushängeschild des Liberalismus und unter dem Schutz- und Beifallsruf der Lichtfreunde gegen alles zu Felde zog, was uns Christen und Deutschen heilig ist. Die jüdischen Koryphäen dieser Richtung waren Heine, ein reicher Geist mit vollkommenstem Affencharakter, und Börner, ein wahrer Schülock, der die lange Judenverachtung durch den ingrimmigsten Deutschenhass zu rächen versuchte. Außer diesen drängten sich auch unzählige Juden zur Redaktion politischer und schönwissenschaftlicher Journale, schrieben für das Theater und so weiter. Die ganze deutsche Presse durchzog ein auffallender Judengeruch. Band 3, Seite 235 bis 237. Die Emanzipation der Juden in Europa hat zwar diesen selbst sehr genutzt, aber nur auf Kosten ihrer christlichen Mitbürger. Denn die von der germanischen grundverschiedene semitische Rasse ist insofern bevorrechtet worden und hat mit ihren christlichen Mitbürgern nicht die gleichen Pflichten übernommen. Als sie die Arbeit scheut und ihren christlichen Mitbürgern nur den Lohn der Arbeit abzulisten weiß. Diese Judenemanzipation ist romanischen Ursprungs, denn sie kam in der Französischen Revolution auf. Wolfgang Menzel, Roms Unrecht, Seite 356 und 357. Professor Rudolf Virchow, geboren 1821, gestorben 1904. Im November 1866 hielt ich eine öffentliche Vorlesung über Krankenhäuser. Ich schilderte darin, meiner Meinung nach geschichtlich getreu, die beinahe einzigen Verdienste, die das Christentum um diese Seite der Humanitätsanstalten gehabt hat. Verdienste, die bekanntlich dadurch nicht aufgewogen werden, dass die Juden im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts gleichfalls Krankenhäuser, und zwar gewöhnlich für Juden, gegründet haben. Schon nach dem Schlusse der Vorlesung wurde mir mitgeteilt, dass mein Vortrag bei nicht wenigen anwesenden Juden großen Unwillen erregt hätte. Virchow teilte dann einen Brief mit, der ihm wenige Tage darauf von einem Juden zuging und worin bittere Klage geführt wird, dass der Professor nur von der christlichen Liebe und nicht von der Mildtätigkeit der Juden gesprochen. Virchow bemerkte hierzu: So ist die jüdische Empfindlichkeit. Nicht einmal die Geschichte möchten sie bestehen lassen. Die bekannte Unduldsamkeit, ja Grausamkeit der alten Juden gegen Fremde soll in Milde und Nächstenliebe umgesetzt werden? Es tut mir leid, dass ich diesen Wünschen gerade um der Gerechtigkeit willen nicht genügen kann. Ich leugne es ja nicht, dass unter den Juden ausgezeichnete Männer sind, aber nicht jeder Jude hat das Zeug zu einem Spinoza oder Lasker. Ihr Familien- und Stammesstolz führt leicht zur Überhebung und Ungerechtigkeit. Ich verstehe das, aber ich liebe es nicht. Allein ich zweifle nicht, dass auch diese Eigenschaft, wie die so weit verbreitete Empfindlichkeit der Juden, sich verlieren wird mit der vollen Gleichberechtigung. Aus dem Archiv für pathologische Anatomie, 44. Band, 1868, Seite 138 bis 144.